Und sie sagen, sollen wir etwa, wenn wir uns in der Erde verloren haben, denn wirklich wieder in neuer Schöpfung erstehen? Aber nein, sie verleugnen die Begegnung mit ihrem Herrn.